Könntest du mir versprechen, dass du dein Wort hältst? Dann reich ich dir die Hand, wenn du mir schwörst, dass du nicht loslässt, egal wohin die Reise geht. Wenn du mir sagst, du lässt mich nie wieder alleine stehen, können wir gemeinsam gehen. Wenn du mir ewige Treue versprichst und das auf Lebenszeit und sagst, wir gehen den Weg zu zweit, ist für mich kein Weg zu weit. Wenn du genauso denkst, dass das mit uns beiden Sinn macht, dann werden deine Kinder vielleicht auch meine Kinder. Wenn du mir sagst, dass ich eine Rolle in deiner Zukunft spiele, dann ist dein Wort somit für mich mit Blut besiegelt. Und egal in was für einer Krise man auch steckt, machen wir das Beste draus, niemand ist perfekt. Jedes meiner Worte ist ein stummer Schrei nach dir. Gib mir nur die eine Chance, ich will dich nicht verlieren. Du bist die, die mich fängt, wenn ich am Seiden verhängt. Jedes meiner Worte ist ein stummer Schrei nach dir. Jedes meiner Worte, jedes meiner Worte, jedes meiner Worte ist ein stummer Schrei nach dir. Würdest du bei mir bleiben, wenn wir keinen Luxus haben? Würde ich mit dir sogar gemeinsam unter Brücken schlafen, wenn ich mal pleite gehe? Würdest du noch an meiner Seite stehen? Oder würdest du dann weggucken und weitergehen? Damals sagtest du, du hast von mir genug. Ich kam einen Schritt auf dich zu und ich würd's wieder tun. Würd auf die Karriere scheißen, wär es dein letztes Wort. Doch wenn du mich respektierst, hast du auch Respekt davor. Versprichst du mir, du gehst mir nicht aus dem Weg? Und sag mir bitte wirklich, kann ich Gift darauf nehmen? Würdest du es akzeptieren, wenn ich wieder einmal stress? Ich hab Ecken und Kanten, niemand ist perfekt. Jedes meiner Worte ist ein stummer Schrei nach dir. Gib mir nur die eine Chance, ich will dich nicht verlieren. Du bist die, die mich fängt, wenn ich am Seiden verhängt. Jedes meiner Worte jedes meiner Worte, jedes meiner Worte, jedes meiner Worte ist ein stummer Schrei nach dir. Würdest du alles stehen lassen, reiche ich dir aus. Ich will eine Frau, die keine Diskos braucht. Keine, die sich draußen ansprechen lässt, ihren Freundinnen mit Stolz sagt, mein Mann ist perfekt. Die keinen anderen braucht, denn wir beide sind zu zweit. Die loyal zu mir steht, ohne heimlich Tuereien. Und wenn du mit all dem, was ich sage, nicht zufrieden bist, ich sage nur, was wahre Liebe ist. Macho, macho.